Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Hundeleben. Es war am späten Nachmittag. Ich überlegte mir, ob ich lange Unterhosen kaufen sollte, ließ es dann aber bei einer heißen Dusche bewenden und freute mich darüber, ohne Auftrag zu sein und damit auch ohne Grund mein Büro zu verlassen. Während ich mich freute, klingelte das Telefon. German, am Apparat. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Machen Sie das, guter Mann. Ich bin ganz Ohr. Ja, aber nicht am Telefon. Dann kommen Sie am besten in mein Büro. In einer Stunde habe ich noch einen freien Termin. Nein, Sie müssten sich das anschauen. Wenn es stimmt, was ich vermute, dann ist das ein Riesenskandal. Eine Schweinerei. Verstehen Sie? Na was denn nun? Skandal oder Schweinerei? Eine Unverschämtheit. Eine Katastrophe. Ein bisschen viel aufs Mal. Oder stehen Sie etwa vor dem Bundeshaus? Oder vor dem Fernsehstudio? Nein, im Kirchenfeldpark. Mitten im Park bei dieser Kälte? Ja, Sie müssen unbedingt vorbeikommen. Schon gut. Was denn? Hasso B. Scheurer ist auch im Park? Nein, Hasso ist mein Hund. Es geht ihm nicht gut. Kein Wunder, bei dieser Kälte kriegt er noch Rheuma. Und Rheumawäsche für Hunde ist schwierig zu kriegen. Also hoffen Sie, wenn Sie nicht in einer Stunde bei mir sind, gebe ich den Auftrag an einen Ihrer Kollegen weiter. Die wissen wenigstens einen Tausender noch zu schätzen. Sagten Sie Tausend? Ja, mehr kann ich mit meiner Bankomatkarte im Moment nicht abheben. Ich wartete noch eine Weile, setzte mich neben die Heizung und trank einen Whisky. Laut Statistik kommt es zwar selten vor, dass Privatdetektive bei der Ausübung ihres Berufes erfrieren, aber wer glaubt schon an Statistiken? Während ich mir so meine Gedanken machte, klingelte es erneut. Man soll Telefonanrufe nehmen, wie sie kommen, oder sich einen Beantworter anschaffen. Ich entschied mich für Ersteres. Maloney, private Ermittlungen. Müssen Sie mir derart ins Ohr bellen? Schon gut, ich arbeite nicht für jeden Knochen. Ich hängte auf. Vermutlich hatte sich der Hund verwählt. Kein Wunder, wenn alle Zeitungen voll sind mit Inseraten von Schmusekätzchen, die einem für 2 Franken in der Minute etwas vorstöhnen. Ich zog mir eine dicke Jacke an und machte mich auf den Weg. Der Wind pfiff mir um die Ohren, und die anderen Passanten bewegten sich so, als hätte man ihnen eine letzte Frist gegeben, um all ihre Versäumnisse nachzuholen. Der Kirchenfeldpark war praktisch menschenleer, bis auf einen gesetzteren Mann, der in der Öde der Parklandschaft über die Öde seines Lebens nachdachte. Na, Maloney, auch Feierabend? Mögen Sie auch diese Jahreszeit? Der Nebel, der alles in Watte packt und das Laub, das durch die Luft weht. Sie sind ja ein richtiger Romantiker. Sie schreiben sicherlich heimlich Gedichte und wundern sich darüber, dass niemand die lyrische Qualität ihrer Rapporte würdigt. Wir sind auch bloß Menschen, Maloney. Das musste ja mal gesagt sein. Mögen Sie es nicht, wenn in der Adventszeit überall die Kerzen brennen? Ihnen ist wohl eine Zündkerze durchgebrannt. Nehmen Sie Ihren Adventskranz mit aufs Revier. Ich habe noch zu arbeiten. Hier im Park? Sie haben ja nicht einmal eine Schaufel dabei. Die werde ich auch gar nicht benötigen. Ich muss jetzt weiter. Da vorne wartet mein Klient. Sie sind wohl endgültig auf den Hund gekommen. Mir ist das Herrchen lieber. Hunde haben keine Brieftasche. Da vorne gibt es kein Herrchen, Maloney. Nur ein entlaufener Hund, der herumbellt. Ich habe schon meine Kollegen verständigt. Und deswegen sind Sie hier im Park? Nein. Ich habe Feierabend, Maloney. Da, sehen Sie, der Hund ist alleine. Er hatte recht, der Hund war allein. Als er uns sah, verschwand er in einem Gebüsch. Dann kam er wieder hervor und bellte weiter. Ich trat einen Schritt näher, der Polizist hielt mich zurück. Vorsicht, vielleicht hat er Tollwut. Unsinn, der Hund will uns etwas sagen. Sie sollten das verstehen. Sie sind es doch gewöhnt, von Ihren Vorgesetzten angebellt zu werden. Sieht beinahe so aus, als wolle er uns zu dem Gebüsch führen. Das wollte er tatsächlich. Der Hund begann zu winseln und setzte sich neben den Mann, der im Gebüsch lag. In seinem Mantel waren 2 Löcher. In der Hand hielt der Mann ein tragbares Telefon und neben dem Mann lag ein kleiner Feldstecher. Der Polizist brummte etwas, das wie Feierabend klang, und schaute auf seine Uhr. Ich schaute auf den Toten und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, nichts. Und der Mann hat Ihnen natürlich nicht gesagt, weshalb er Sie sprechen wollte. Könnte vielleicht einer Ihrer Kollegen den Hund abstellen? Das Gebell geht mir auf den Geist. Ihr Geist in Ehren, Maloney, aber hier geht es um Mord. Und der Hund ist ein Zeuge. Der ist etwa gleich zuverlässig wie alle anderen Zeugen. Ich verlasse mich lieber auf den Instinkt. Und der sagt mir, dass man bei diesem Wetter nicht zum Spaß in den Park geht, um zu telefonieren. Ach, wissen Sie, die Leute tragen doch heute ihre Telefone spazieren, wie früher die Frauen ihre Frisuren. Alles nur Prestige. Das höchste aller Gefühle ist doch für die, dass bei ihrer eigenen Beerdigung das Telefon im Sarg klingelt, nur um zu beweisen, dass sie auch dann noch gebraucht werden. Schon möglich. Und der Feldstecher? Haben Sie für den auch so eine Theorie? Wozu braucht man einen Feldstecher, Maloney? Um etwas zu beobachten. Genau. Und was kann man in einem Park beobachten? Vögel, Maloney. Oder sehen Sie hier irgendwo Liebespaare? Der Mann ging also in den Park, beobachtete Vögel, rief mich an, ließ sich erschießen und versucht dann mit letzter Kraft, mich noch einmal anzurufen. Das glauben Sie doch selber nicht. Zugegeben, es fehlt noch ein Motiv. Aber das werden wir kaum hier am Tatort finden. Vielleicht war dieser Jährmann kein unbeschriebenes Blatt. Den Hund nehmen wir mit. Können wir Sie auch mitnehmen, Maloney? Das städtische Tierheim hat sicher auch für Sie noch einen Platz frei. Während er fragte, knüpfte er sich den Mantel enger zu. Danach ging er. Ich blieb noch eine Weile im Park und sah mich um. Von der Stelle, an der der Tote gelegen hatte, konnte man nur ein einziges Haus sehen. Der Blick auf die Straße war versperrt, man sah nur den Eingang. Im ersten Stock brannte Licht. Ich ging zu dem Haus. Unten waren Geschäftsräume, im ersten Stock hatte ein Tierarzt seine Praxis. Jährmann hatte erwähnt, dass es seinem Hund nicht gut gehe. Mir ging es dafür umso besser. Ich kann Ihnen die Adresse eines Kollegen geben, wenn es ein Notfall ist. Ich fühle mich nicht sehr gut. Sagt Ihnen der Name Jährmann etwas? Jährmann? Nein. Um was geht es, einen Hund oder eine Katze? Weder noch. Jährmann war einmal. Hasso hat kein Herrchen mehr. Hasso? Ach so, ja, Hasso. War bei mir in Behandlung. Eine Verletzung an einer Pfote. Geht es dem Hund wieder besser? Interessante Frage. Es ist Ihnen wohl egal, dass der Hundebesitzer tot ist. Tot? War er auch krank? Nein, er wurde erschossen. Ach, so ist das. Ja, und wer kümmert sich jetzt um Hasso? Die Polizei. Da muss ich sofort dort anrufen. Hasso ist nämlich krank. Irgendeine neue Krankheit. Ich hatte in den vergangenen Wochen auch noch einen anderen Hund mit ähnlichen Symptomen. Hasso war verletzt und ich hatte ihn einige Tage zur Pflege hier. Die Verletzung verheilte gut, aber Hasso wurde immer apathischer und müder. Muss irgendein Virus sein. Sie können ganz beruhigt sein. Hasso bellt wieder. Tatsächlich. Dafür fühle ich mich immer kränker. Seltsam. Ich war nie richtig krank und jetzt erwischt es mich doch. Vermutlich eine Grippe. Wer ist eigentlich sonst noch hier im Haus? Schwertfeger. Ein Transportunternehmen. Schwertfeger? Der Name kommt mir bekannt vor. Kein Wunder. Der Mann hatte bis vor einem Jahr ein riesiges Immobilienunternehmen, alles zusammengekracht. Jetzt ist er in die Transportbranche umgesattelt. Der Mann hat praktisch bankrott gemacht. Es dauerte noch ein paar Sekunden, bis ich mich an Schwertfeger erinnerte. Er war vor 2 Jahren einer meiner Klienten. Sein unsympathisches Gesicht drängte sich in mein Bewusstsein. Ich verließ den Tierarzt und beendete den angebrochenen Abend in einer Bar. Am nächsten Morgen besuchte ich Schwertfegers Transportunternehmen. Es war niemand da. Der Tierarzt fühlte sich noch immer krank. Er gab mir die Privatadresse Schwertfegers. Vor 2 Jahren residierte er noch in einer Villa und er war der Präsident eines Golfclubs. Wenn unser eins pleite macht, schlafen wir unter der Brücke. Die Schwertfegers behielten ihre Villa. Allzu übel konnte ihre Lage also doch nicht sein. Ich wurde von Frau Schwertfeger empfangen. Sie war viel älter, als ich sie in Erinnerung hatte. Seine Frau hat ihn verlassen. Diese jungen Dinger verschwinden einfach, wenn es einmal nicht mehr so rund läuft. Ich habe Alois schon immer gesagt, dass Briska nur auf das Geld aus war. Und Sie begnügen sich mit der Seele, falls so etwas bei Herrn Schwertfeger überhaupt vorhanden ist. Ich bin seine Schwester. Alois ist in Schwierigkeiten. Er verließ heute Morgen ganz aufgebracht das Haus. Das heißt, zuerst hat er seine Mitarbeiter angerufen, alle. Er sagte ihnen, dass sie unter keinen Umständen zur Arbeit erscheinen sollen. Ist Ihr Bruder seit neuestem Gewerkschaftsfunktionär? Nein. Ich verstand auch nicht, weshalb er das tat. Alois war völlig außer sich. Er nahm seine Waffe und ging. Ihr Bruder besitzt eine Waffe? Ja. Ich befürchte, dass etwas passiert. Helfen Sie meinem Bruder. Und Sie haben keine Ahnung, weshalb Ihr Bruder so aufgebracht war? Er war in den letzten Tagen schon sehr nervös. Als er aber heute Morgen die Zeitung las, stürmte er sofort zum Telefon. Frau Schwertfeger zeigte mir die Zeitung. Sie war auf jener Seite geknickt, auf der ein Bericht über einen Toten zu lesen war. Es war der Bericht über die Schüsse, die Herrn Jährmann im Kirchenfeldpark töteten. Da ich keine Lust hatte, in der Kälte nach Schwertfeger zu suchen, ging ich ins Polizeipräsidium. Über diesen Jährmann liegt nichts vor. Ein ganz normaler Bürger. Der Mann wurde aus größerer Distanz erschossen. Da hat wohl jemand gewusst, dass er sich in dem Gebüsch versteckte. Jährmann hat ein Haus beobachtet. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß. Der Tierarzt. Jährmann hat seinen Hund bei ihm zur Behandlung gegeben, aber der Hund wurde dabei immer kränker. Ich würde mir gerne mal Jährmanns Wohnung ansehen. Da gibt es nicht viel zu sehen. Eine schlichte Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir haben keinerlei Hinweise gefunden. Ich redete noch eine Weile auf ihn ein. Schließlich war er bereit, mit mir zusammen Jährmanns Wohnung erneut aufzusuchen. Es war tatsächlich eine ganz durchschnittliche Wohnung. Keine Briefe, keine Hinweise, nichts. Jährmann arbeitete als Kontrolleur bei den Verkehrsbetrieben. Er hat einen Bruder, der Physiker ist. Und was ist das hier? Ein Wecker oder irgendein Messgerät. Wir verplempern hier bloß unsere Zeit. Ich steckte das Messgerät unauffällig ein. Dann verließen wir die Wohnung. In einem Spezialgeschäft erfuhr ich, wozu das Messgerät diente. Es war ein ziemlich aufschlussreiches Gespräch. Dann besuchte ich noch einmal den Tierarzt. Was soll das? Sie sehen doch, dass ich mich nicht wohlfühle. Kein Wunder, Ihre Praxis ist verseucht. Verseucht? Das hier ist ein Geigerzähler. Radioaktivität? Ist ein Atomkraftwerk in die Luft gegangen? Nein, dann würden wir beide nicht mehr hier stehen. Die Strahlungsquelle muss irgendwo hier im Haus sein. Jetzt verstehe ich. Deshalb wurden die Tiere bei mir krank. Und deshalb fühle ich mich so matt. Ich muss mich sofort behandeln lassen. Er rief einen Kollegen an, der auf Menschen und deren Gesundheit spezialisiert war. Ich ging mit dem Zähler durch das Haus und stellte fest, dass die Strahlungsquelle im Keller war. Dort lagerten einige Kisten. Der Zähler gab vor Freude über den radioaktiven Fund seinen Geist auf. Das ist ein Skandal. Was haben die Kisten hier zu suchen? Die Frage ist doch die, wem gehören diese Kisten? Wer hat sie hier eingelagert? Das war ich, Maloney. Schau an. Der ehemalige Immobilienkönig. Ich habe sie mir immer strahlender vorgestellt, Herr Schwertfeger. Keine Witze, Maloney. Das, was Sie da sehen, ist gefährlich. Dann verschwinde ich lieber. Der Tierarzt ging und Schwertfeger führte mich vor das Haus. Dort trafen wir auf ein Rudel Polizisten, die dabei waren, das Haus großräumig abzusperren. Herr Schwertfeger hat uns verständigt. Im Keller dieses Hauses lagert radioaktiver Müll. Ohne mein Wissen. Natürlich, natürlich. Jetzt aber der Reihe nach. Wie kamen die Kisten in den Keller? Nach dem Zusammenbruch meiner Immobilienfirma bot mir ein Mann ein Geschäft an. Ich sollte Ersatzteile in die Tschechoslowakei liefern. Ein gutes Geschäft. Ich war finanziell am Boden. Es reichte gerade noch, um zwei Lastwagen zu kaufen. Wer war Ihr Auftraggeber? Er nannte sich Pospischil. Ein Zwischenhändler. Er ist verschwunden. Ich wollte ihn heute Morgen zur Rede stellen. Und weshalb wurde Jermann umgebracht? Jermann stand plötzlich in meinem Büro, mit einem Geigerzähler in der Hand. Er sagte, dass das Haus verseucht sei. Er hatte bei seinem Hund, der beim Tierarzt in Behandlung war, erhöhte Strahlung festgestellt. Ich dachte sofort an die Kisten, die im Keller lagerten, und informierte Postbeschild. Und weshalb informierten Sie nicht die Polizei? Wenn es stimmte, was ich vermutete, dann wäre das Ende für mich gewesen. Ich habe alles, was ich noch hatte, in dieses Unternehmen gesteckt. Dieser Pospischel tötete Jermann. Und als Sie das aus der Zeitung erfuhren, wussten Sie, was es geschlagen hatte. Er sagte, dass er sich um den Mann kümmern werde. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er ihn umbringt. Herr Schwertfeger! Ich muss Sie verhaften. Ich bin unschuldig. Ich wusste nichts davon, dass das radioaktives Material war. Wenigstens wusste ich lange Zeit nichts davon. Sie müssen diesen Postbeschiel verhaften. Die Polizei tat ihr Bestes, doch das genügte nicht. Postbeschiel tauchte nie wieder auf und es blieb auf ewig ein Geheimnis, woher das spaltbare Material kam, das Schwertfeger ohne sein Wissen in den Osten verfrachtet hatte.